Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung ging diesmal an eine Koproduktion des österreichischen Rundfunks mit dem bayerischen Rundfunk. In der Begründung der Jury der Akademie der Darstellenden Künste heißt es: Worin liegt der Reiz am literarischen Dialog mit einer sprachmächtigen Autorin? Das Hörspiel »Geh dicht, dichtig« liefert eine ungewöhnliche Antwort. Konzipiert als Hommage an die 2009 verstorbene Wiener Dichterin Elfriede Gerstl, an deren Werk vor allem ihren anarchischen Umgang mit Sprache anlässlich des 10. Todestages erinnert werden soll, gestaltet es einen imaginären Dialog von Gerstl, gespielt von Gerti Drassel, mit der Autorin Ruth Johanna Benrath, gespielt von Dörte Lisewski. Bitte engagieren Sie mich als deutsches Reh. Nicht der Beine wegen, sondern als Reim. Ich bin unter anderem Spezialistin für Niederschläge bei Kälteeinbruch und für Kleingliedmaßen am unteren Ende des Körpers. Einzahl. Ich möchte als Paarreim eingestellt werden. Nur eine Zeile getrennt von meiner Fee. Ich bin ein reinliches Tier. Schmäh und Gonorrhoe meide ich. Lieber verbünde ich mich mit der Theodizee. Die Germanisten betrachten mich als männlich stumpf, aber sie irren. Vom Geschlecht her neutral passe ich mich meiner Umgebung an. Anmutig stehe ich im Märchen herum oder springe aussagekräftig durch ein Kirchenlied. Ich kann auf eine lange Wortgeschichte zurückblicken. Meine Berufslaufbahn beginnt im Indogermanischen. Noch nie war ich Unwort des Jahres. Man kann mir Einsilbigkeit vorwerfen, aber schon im Plural diene ich als Trocheus. Liebe Songwriter, sehr geehrte Produzenten des Privatfernsehens, mein besonderer Einsatzbereich sind Klagelaute. Versuchen Sie es. Lassen Sie mich in Ihren Versen äsen. Alles, was Sie brauchen, ist ein blauer See, grüner Klee und ein wehklagendes Paar. Wer fehlt? Ich. Und fertig ist Ihr Vierzeiler. Ein Reh? Nein. Also kein Reh. Kein Reh. Kein Reh. Kein Reh, kein Reh, kein Reh. Geh dicht, dichtig. Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath. Du und ich, ein standfestes Pferd, zwei Vorderfüße, du, zwei Hinterbeine, ich. Lieber ein fliegendes Pferd. Gern. Kannst du nicht ein paar Flügel anpicken? Mach ich. Oder vielleicht gleich ein Pferd mit menschlichem Rumpf. Ein Zentaur. Mit Brüsten. Eine Zentaurin. Das ist unser Pferd. Welche Farbe hat es? Gugascheckert. Geschickt. Gut. Wir sind unseres Glückes Pferd und Schmied in einem. Schmiedin. Und wo reiten wir hin? Wir denken uns was aus. Was brauchen wir dazu? Das richtige Bewusstsein. Den richtigen Stift. Die richtigen Drogen. Die richtigen Socken. Die richtige Sonne. Das richtige Pferd. Die richtigen Nerven. Die richtige Schokolade. Wir brauchen Unordnung. Ein Wimmelbild. Unordnung gibt es schon genug. Das Gewimmel der Moleküle. Unordnung. Das Hin- und Herspringen der Elektronen zwischen Kamm und Bekannten. Unordnung gibt es schon genug. Das Arsenal der Aktionen im Bierglas. Unordnung gibt es schon genug. Teilhaben am schönen Schein einer neuen, neu gesehenen Ordnung. Sich zum Glauben an ein Gesetz überreden, ein Restall mit der Physik retten? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Zum Schreiben brauche ich... Nein, nein. Ein Haus, einen Tisch, einen Stuhl, nein, einen Stift. Nein, nein, nein. Ein Haus, einen Tisch, einen Stuhl, einen Stift. Ein Haus, einen Tisch, einen Stuhl, einen Stift. Ein Haus, einen Tisch, einen Stuhl, einen Stift. Ein Haus, einen Tisch, einen Stuhl, einen Stift. Was? Nein! Was ist das? In meinem Haus? Ist denn mein Haus mein? Und was ist mein? Und was ist ich? Was ist was? Was ist was? Wer oder was bist du eigentlich? Wer oder was bist du eigentlich? Wer oder was bist du eigentlich? Ich strukturiere irgendwo, irgendwann, irgendeinen Abend, ich? Irgendeine Struktur? Von was denn? Was denn? Was denn? Wer oder was bist du denn? Wer bist du denn eigentlich? Bist du ein Romantik, Hasal? Eigentlich nicht. Eine Steinzeitlerin? Nö. Ein Hirnädel? Ein Gespenst? Ich bin ein Wer oder was. Ich beuge mich nicht. Ich bin ein Selbstzweck. Kein Fussel am Mantelkragen irgendeines Subjekts. Sollen sich doch die anderen wie Elefanten an den Schwänzen fassen und hintereinander herdackeln. Alte Dienstvorschrift. Ich bin ein Hauptwort. Berüchtigt als Stoßseufzer, gefürchtet als Befehl. Man flüstert mich von Ohr zu Ohr, diesseits und jenseits der Barrikaden. Bisher wollte sich niemand zu mir gesellen, deshalb hier noch einmal mein Kontaktwunsch. Suche ebenbürtiges Satzglied für gemeinsames Leben im Superlativ. Da mache ich mit. Aber wer bist du eigentlich? Ich bin Donald Duck. Wirklich? Wer sagt das? Und ich bin der Kaiser von... Ich bin Donald Duck. Wirklich? Wer sagt das? Und ich bin der Kaiser von... Ich bin Donald Duck. Wirklich? Wer sagt das? Und ich bin der Kaiser von... Ich bin Donald Duck. Warum antworten Sie nicht mit drei Kreuzen an der richtigen Stelle? Als Dornröschen die Augen öffnete, erblickte sie als erstes James Bond und wurde sehr fröhlich. Fröhlich? Fahrrad, frische... Fahrradfische. Fröhlich. Frisch, Frischfisch. Fahrrad, frisch, frisch. Fröhlich. Frisches, frisches, frische Fische fahren mit Fahrrad frisch. Frech, frech. Freche Früchte fahren. Fahren frech und fröhlich mit frische Fische. Was macht der fröhliche Stadtschreiber und die Frau des fröhlichen Stadtschreibers? Was macht der fröhliche Stadtschreiber und die Frau des fröhlichen Stadtschreibers? Was macht der fröhliche Stadtschreiber und die Frau des fröhlichen Stadtschreibers? Was macht der fröhliche Stadtschreiber und die Frau des fröhlichen Stadtschreibers? Weiß ich nicht. Na, du denk auch mal nach. Was werden sie wohl tun? Die Mitzi. Mit dem Stritzi. Die Mitzi. Mit dem Stritzi. Die Mitzi? Mit dem Stritzi. Die Mitzi? Mit dem Stritzi. Erzählen wir eine Geschichte. Muss das sein? Hicks. Ab heute bin ich Prosage. In ganzen Sätzen zu reden. Sicher eine Frage des Alters. Aber mein Milchzahn ist und bleibt mein Souffleur. Ich trage ihn in der Manteltasche mit mir herum. Er hört auf den Namen Habakuk. Sich selbst nennt er Kalle. Wahrscheinlich ein Pseudonym. Sein Spezialgebiet. Volksmund. Er spricht alle Dialekte vom 30-jährigen Krieg bis zum Bundeskanzler. Akzentfrei. Sein Debüt. Die 96. These. Er gibt sie als Trinkspruch zum Besten, was mir peinlich ist, besonders unter Fachleuten. Mühelos skandiert er Flüche. Ein echter Veteran. Mich scheint er für seine Sekretärin zu halten und redet zu mir in Zungen. Vor allem bei Vollmond. Da liege ich stundenlang wach, um seine Diktate zu entschlüsseln. Zwischen zwei Rülpsern meinte ich, die Internationale herausgehört zu haben. Verkürzte Fassung. Langsam habe ich den Verdacht, er ist nicht mehr ganz nüchtern. Oder was halten Sie von Formulierungen wie dieser? Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Seien wir prosaisch. Erzählen wir eine Geschichte. Willst du wirklich eine Geschichte hören? Ja, ja, ja. Ein Mann, als Österreicher verkleidet und schon ganz müde von der langen Fahrerei, klopfte an das Stadttor und begehrte einzureisen. Immer mit der Ruhe, erwiderte der Zöllner. Was haben Sie gelernt? Was können Sie? Was wollen Sie? Na, dreimal dürfen Sie raten, erwiderte der Gefragte, so gut er es vermochte in der Landessprache. Wollen Sie mich zum Besten haben? Erboste sich der Grenzer. Nur was werde ich schon wollen? Erstaunte sich der Fremde. Ein Stipendium, ein Bungalow, ein Bungalöwe, ein paar gebratene schöne Berger Tauben. Und wie ging das weiter? Ich stamme aus einem achtbaren Nachbarland, schrie der Fremde. Und wie ging es dann weiter? Das ist ein ganzer Roman. Schreiben wir einen Roman. Schreiben wir einen Roman. Höbiger liegt schon den dritten Tag im Bett. Ohne krank zu sein. Er hat eben zu nichts Lust. Er hat eben zu nichts Erreichbarem Lust. Er hat eben zu Unerreichbarem Lust. Vielleicht ist er nur verliebt. Das geht vorüber. Er sieht blass aus. Er hat rote Flecken im Gesicht. Er will so viel verstehen. Er will so viel verändern. Er will sich so viel verstehen und verändern. Das geht vorüber. Das geht vorüber. Wir wollen ihn besuchen. Wir haben ihn besucht. Der Gedanke, dass die Welt anders ist, als er sie wünscht, geht ihm nicht in den Kopf. Er ist in seinem Kopf. Ist es ein Grund zu verzweifeln? Ich weiß es nicht. Ja, wenn man wie er ist, ja. Weiß er nicht, dass er nichts ändert? Weiß er nicht, dass alles weitergeht? Dass alles, als wäre es vorläufig, weitergeht? Dass wir zum Beispiel ein Haus weiter ins Kino gehen? Ohne ihn. Was geht nicht alles weiter? Was alles geht nicht weiter? Der Tod. Der Tod geht nicht weiter. Hör auf. Der Tod ist eine runde Sache. Der Tod geht nicht vorüber. Der Tod ist nicht vorläufig. Hör auf. So kommen wir nicht weiter. Ja, wir wollten ins Kino gehen. Ja, wir wollen ins Kino gehen. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. So kommen wir nicht weiter. Ob da in Abendbedingten Figuren aufstellen und verwerfen. Was soll das? Was soll das? Figuren sind Abbildungen. Und Abbildungen, besonders ähnliche, sind müßig. Ich glaube ja nicht an die Abbildbarkeit wie die Herren Realisten. Ich habe auch mit den Wesensbeschauern nichts zu schaffen. Abbildungen. Da bin ich, die Abbildungen. Aber was bleibt dann zu tun? Schluss jetzt mit der Sehnsuche und der Sehnsucht nach Relevanz, sage ich. Wenigstens für heute. Entschlossen. Aber was bleibt dann zu tun? Geh dicht, dicht, dicht. Geh dicht, dicht, dicht. Geh dicht, dicht, dicht. Geh dicht, dicht, dicht. Also keine Geschichte? Die Geschichte, wie ich schwanger war, ohne Geld und von einem Arzt zum anderen? Die Geschichte, wie wir zu viert in einer winzigen, finsteren Wohnung? Die Geschichte, wie ich endlich die Adresse bekam und der Arzt schon eingesperrt? Die Geschichte, wie ich in der Wohnung weder arbeiten noch schlafen konnte, weil da immer Lärm war? Die Geschichte, wie ich dann die Adresse von einem Arzt bekam, der noch nicht eingesperrt war, aber doppelt so viel Geld verlangte? Wie ich noch keine Bücher verstand und wie ich sie dann verstand, aber keine kaufen konnte? Wie ich jahrelang kein eigenes Zimmer hatte, nur eine Bettdecke zum Verstecken. Und wie ich dann gelernt habe, was man sich wünscht und was nicht. Gabel, Messer, Schere und Licht sind für brave Kinder nicht. Ich kann das nicht erzählen. Sie kann das nicht erzählen. Man kann das nicht erzählen. Bissal gfiert, a bissal gfreit, Hauptsach aus dem Köller ausgegräut. April 1945. Die Nachkriegssuppe. Wir löffeln und löffeln, wir werden nicht satt. Und Vater sagt, damals und Mutter, sagt Matt, das Süppchen ist nicht süß. Es schlürfe, wer da kann. Die Supp ist aus Salz, das Töpfchen steh nicht. Still, und wer noch nachholen will, der stirbt daran. A bissel gfiert. Die Nachkriegssuppe. A bissel gfreit. Wir löffeln. Hauptsache aus dem Köller ausgegriffen. Und löffeln. April 1945. Wir werden nicht satt. Und Vater sagt. A bissel gfiert. Damals. Und A bissel gfreit. Sagt. Hauptsache aus dem Köller. Das. Hauptsache aus dem Köller. Ist nicht süß. Hauptsache aus dem Köller. Es schlürfe, wer da kann. April. Die Suppe ist aus Salz. Das Töpfchen steh nicht. Fährt. Still. Und fährt. Wer nachholen will, der stirbt daran. Damals. April 1945. Süppchen. Ein bisschen gefährt, ein bisschen gefreit, Hauptsache aus dem Köller aus. Das Töpfchen steh nicht. April 1945. Still. Und wer noch nachholen will, der stirbt daran. Wir löffeln und löffeln, wir werden nicht satt. Und Vater sagt damals und Mutter sagt, mach das Suppe nicht süß, es schlürfe, wer da kann. Die Suppe ist das Salz, das Töpfchen. Weiter. Es geht. Es geht weiter. Es geht weiter, damit was weitergeht. Damit was weitergeht, geht vorläufig was weiter, damit was bleibt. Damit vorläufig was bleibt. Damit bleibt was vorläufig bleibt. Damit was bleibt, vorläufig bleibt. Das Bleibende. das vorläufig Bleibende. Vorläufig bleibt das Vorläufige, das Bleibende. Vorläufig bleibt das Bleibende, das Vorläufige Bleibende. Vorläufig bleibt das Vorläufige, das Bleibende, Bleibende. Vorläufig bleibt das Bleibende, das Vorläufig Bleibende. Damit was weitergeht, geht vorläufig was weiter. Damit vorläufig was bleibt, damit was weitergeht, geht vorläufig was weiter. Damit vorläufig was weitergeht, damit was weiter bleibt, geht was. Damit was weitergeht, bleibt was. Es bleibt weiter, es geht. Weiter, es geht weiter, liebes Pferd. Weiter, weiter. Und wo fliegen wir hin? Nach Fritt. Wie? Fritt. Fahr mit dem Ritschi auf die Fidschi. Mit dem Fritz nach Kitz. Mit der Hanna nach Havanna. Mit der Elfi nach Delphi. Mit der Mezitant ins Disneyland. Ich bin halt gern am Tag zu Haus. Für abends meine Grillen aus. Treff mich mit Hasi oder Schrulli. Im Anzug oder Bulli. Bleiben wir halt zu Haus. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. Wien. Wien. Wien. Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Berlin. In Berlin. In Wien. In Berlin. Was machen unsere Freunde in B. Punkt? Sie warten auf mein erlösendes Wort. Erlöse uns. Berliner Alltag, 1968. Ladet Jupp zu einem Joint, ist das sicher gut gemeint. Kauft sich Hannes eine Flasche, hat er Geld in seiner Tasche. Nach der Demo, auf die Schnelle in die alte S-Bahn-Quelle. Mäntel werden oft geklaut. Komm, sei heute meine Braut. Schlaflos. Immer schlaflos. Über dem Meeresspiegel. Zwischen hier und der nächstgrößeren Stadt. Pläne, keine Pläne, Tauben. Und diese Hitze bis tief in die Nacht hinein. Schachspiel, Aufmärsche, Kleinigkeiten. Schachspiel. Und deine Abwesenheit. Das täglich geringere Übel. Tauben, keine Songs mehr. Und Gras, Gräser, der Polarstern, die Freier in Hemdsärmeln und mein blondes, mein finsterstes Herz. Penelope, angefressen. Ein wahrhaft arktischer Sommer dies Jahr. Ganz und gar nichts los im Vorort. Du bist über alle Berge, hockst irgendwo am Hellespont, kaust Korinthen und stellst den Hänflingen nach. Keinen Bleistift zur Hand und mit dem Postschiff kommen. Heut nur Lemuren, Kontorauszüge, die verregneten Rosen des anderen. Oh, Odysseus, du Arsch! Wenn du nicht bald heimkommst, kannst du aber echt brausen. Warum schreibt er nach Wochen, er sei dort gut angekommen, käme so schnell nicht wieder, habe sich eingelebt als ein gewisser Herr Niemand aus Übersee. Die Behörden seien diskret gewesen, seine Gegner nicht trinkfest, das Zimmermädchen bezahlbar. Was geht mich das an? Sie lasse mich grüßen. Gelächter, der Schafspelz. 1:0 für Herrn Niemand. Ich wart da wie ein Trottel, du schwurst über die Meere mit deiner Havara. Alles gelingt dir wie zuvor. Tagesfahrten, Polemik, Zimteis. Die Atmung, Gebühren. Dein schönes Profil, einige Fremdsprachen, sehr tröstlich und vieles andere mehr. Arztgänge, Klamauk, Gartenfeste, das Versmaß. Sommersprossen, das hölzerne Pferd. Alles das gibt dir recht. Ruinen, dein Zweitbett, die Grimasse im Schlaf. Lang schaue ich nicht mehr zu, es stehen auch welche auf mich. Spür dich nicht, wenn ich einen in der Hapfen hab, wann's kommst. Zur Zeit der Laubreise. Schlaf, die gestrigen Lippen, sein Blick in die Ferne. Korallen und Gräten, das Füllhorn, Regen, sein fliehendes Haar. Regen, das Schminkzeug, gezinkte Sterne in seinen Ohren, das Wachs. Sirenen, sein Ja-Wort, Fehlalarm, Regen, der Regen, die Traufe, oh Baby. Bist du aber selber schuld? Mir imponierst nicht mit deiner Odyssee, du Erfinder des Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Oropax. Ax. Europax. Oro. Oropax. Oropax. Liebe Frau Gerstl, wir begrüßen Sie hier im Studio und haben ein paar Fragen an Sie. Fragen führen nicht zu Antworten, sondern zu Fragen. Spielen wir jetzt weiter, oder was? Ja, also... Wenn man nicht weiß, was man nicht weiß, kann man nicht danach fragen. Na gut, versuchen wir es trotzdem. Lassen Sie uns über Ihr Schreiben reden. Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schreiben. Beziehungsweise darauf soll man scheißen. Also bitte, Frau Gerstl, das haben unsere Hörer jetzt aber nicht gehört. Ich hätte da noch ein paar Fragen, wenn das für Sie keine Tabus berührt. Tabus im Denken muss man sich schenken. Frau Gerstl, wenn Sie bitte im Folgenden direkt auf meine Fragen antworten würden? Ich habe nichts dagegen, wenn ich verstanden werde. Gut. Wie würden Sie die Grundsätze Ihres Schreibens in einem Satz zusammenfassen? Alles, was man sagen kann, kann man auch beiläufig sagen. Nun, ich verstehe nicht ganz. Konkret. Amono, konkret. Amono, konkret werden. Amen. Na gut, gehen wir eine Frage weiter. Wie halten Sie es mit dem Literaturbetrieb? Eine kurze Antwort, bitte. In diesem Häfen schwitzen Literaturbrunzen wie die Kulturfunzen, von Lackeln okay. kommentiert, von Schackeln zensuriert. Frau Gerstl, wir bedanken uns für das Interview und verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern. Als nächstes folgt die Sendung Schöner Hören. Schöner Hören. Schön. Geh her, hör schön. Schön her hören. Schön die Herren hören. Schöner hören. Schönere Herren. Schön spielen. Schöner spielen. Schöner hörspielen. Horch. Horch auf. Horch ins Orfloch. Horch ins Ofenloch. Horch ins Horchloch. Horch ins Loch. Horch doch. Gehorch doch. Schlagrahm, Kernkraft, Angelus, Angelus, Tiefflug, Irrlicht, Bügelbrett, Tief, Altglas, Urknall, Sendeschluss, Yoga, Kruppstahl, Bügelbrett. Wochenbett. Bin ich aus Sprache oder nicht? Auf Füßen gehendes Gedicht. Altglas, Urknall, Sendeschluss. Freibier, Notdurft, Veteran, Yoga, Sparbuch, Hausstaub, Himmelszelt, Halbmast, Herzblut, Reeperbahn. Lyrik, Prang, bin ich aus Sprache? Kaum, dass ich was sehe, kaum, dass ich was spüre, sitz ich schon am Schreibklavier. Schlachtruf, Warentest, wer da Mensa, Schaustrei, Stundenlohn, Albtraum, Spesen, Schützenfest, Babys und Chaos. Mit meinen lieben Phobien, mitten in Wien, in einem alten Café. Au weh! Oh je! Sparbuch, Hausstaub, au weh! Oh je! Au weh! Oh je! Pranger. Kindergeld. Kaum, dass ich was sehe, kaum, dass ich was spüre, sitze ich schon am Schreibklavier. Schlachtruf. Mensa. Warentest. Mensa. Faustkeil. Stundenlohn. Albtraum. Spesen. Schützenfest. Babys. Und Karo. Mit meinen lieben Phobien. Mitten in Wien. In einem alten Café. Auwe, uje. Auwe, uje. Auwe, uje. Auwe, uje. Auwe, uje. Auwe, uje. Auwe, uje. Auwe, uje. Was machen wir jetzt? Ich kann nicht mehr. Ich wolke Bruch. Du wolkst Bruch. Wir Wolkenbruch. Ich kann nicht mehr. Täglich diesen Deppen von Körper. Entzündungen in der Magengegend? Augenringe? Gliederschwere? Du bist zu ernst. Den Hals in den Nacken gelegt, murmelst du. Gott ist abwesend. Dagegen helfen nur Atemgymnastik, tibetanische Aromawickel oder ein Wochenendseminar zur Work-Life-Balance. Genickstarre und Gesichtsblässe? Ich empfehle dir Vitaldrinks und ab und zu einen Dessous-Wechsel. Du winkst ab. Fango. Schrullen pflegen. Fango. Ärzte besuchen. Tote beklagen, Fango. Freunde anjammern, Schrullen besuchen, Ärzte pflegen, Fango. Tote anjammern, Freunde beklagen, Fango. Schrullen pflegen, Ärzte besuchen, Tote beklagen, Fango. Freunde anjammern, Schrullen besuchen, Fango. Ärzte pflegen, Tote anjammern, Freunde Fango. Beklagen. Bei mir liegt der Fall anders. Herzstolpern, Schlaflosigkeit und die chronischen Zoten. Wir ergänzen uns. Ich kann nicht stillsitzen. Du verordnest mir einen Choral. Ich scharre mit den Hufen. Du verabreichst das Gesichtspflaster, quer über die Lippen geklebt. Ich summe die Johannespassion. Du blickst mich streng an. Gott schweigt. Ich nehme dich Huckepack. Trabe mit dir ins Thermalbad und ziehe dich durchs Wasser wie einen alten Schwan. Du seufzt. Gott ist in Urlaub, warten wir auf ihn. Ich sage, vergnügen wir uns so lange. Auf Hildegard von Bingens Dinkelkissen. Du bist mein Heilschlamm, ich bin dein Stutenmilchbad. Das tut gut. Dichterdroge. Oder wie man sich trotz alt und krank bei Laune hält. Die Euphorie des Genitivs. Überhaupt das Fällevergnügen. Der Satzspaß. Ich sag's ja. Naja. Das Konsonantengewitter. Der Reimhype. Der Flash in einer Gedichtzeile zu schweben. Naja, ich sag's ja. Dieser Körper soll mich bitte in Ruhe lassen. Ich wohne in meinen Gedanken und habe gerade viel zu tun. Mein alter Hasenfuß. Ein klassischer Fall für den Orthopäden. Sein Urteil lautet: Schwielen, Hühneraugen, alle Reflexe erloschen. Er überweist mich zur Fußpflegerin, die sich als freie Künstlerin vorstellt. Aus den Fußreflexzonen kann sie Gedanken lesen. Im Nebenberuf ist sie Stenotypistin. Meine Zehen benutzt sie als Tasten. Sie tippt im Zwölffingersystem. Schlabaf, Kibindchen, bin schlabaf. Der Bein verdappet, der Ibist, ein Bein schlabaf. Sie kitzelt ein Gedicht nach dem anderen aus mir heraus. Ich glaube, Ibich, Bibin, Gibihai, Beilt. Organe gesund, ansonsten am Hund. Sorgen macht mir noch mein Elefantenohr. Ich vertrage keine Geräusche außer Mozart und Vogelstimmen aus dem Bayerischen Wald. Du bist ganz ruhig, flüstert mein Einschlaftherapeut und bettet mich auf einen Alpenheusack. Während ich die Augen schließe, fängt es in meinem Kopf an zu rauschen. Büsche, Bäume, Wald. Es riecht nach Kräutern. Deine Arme sind jetzt ganz schwer und warm. Ganz schwer und warm. Schwer und warm. Die Stirn ist ein wenig kühl, säuselt mein Hypnotiseur. Er öffnet die Tür und winkt einen Hirsch herein. Wenn du das Gras welken hörst, komm zurück, befiehlt er mir. Es gibt zu viele Autos, brumme ich. Tempo 100 für den Wald. Entspannung, kommandiert mein Coach. Deine Beine sind ganz schwer. Ich will mich aufrichten. Du bist ganz ruhig. Der Hirsch drückt seine feuchte Schnauze auf meine Stirn. Mein Berater spricht mir einfache Sätze vor, die mir bekannt vorkommen. Aus der Ferne höre ich: Führer, Befühl, Wür, Fügen. Der Hirsch macht Männchen. Stammt das nicht von Goethe? Audel, Sauder, Maunsch. Der Hirsch stolziert im Kreis herum. Und jetzt gehen wir auf die Jagd, frohlockt mein Therapeut und legt die Flinte an. Peng, peng, peng. Aufhören, flehe ich ihn an. Der Hirsch sinkt lautlos zu Boden. Mein Trainer zielt auf die Bäume und knallt einen nach dem anderen ab. Jetzt bin ich taub. Paradoxe Intervention, erklärt er mir. Sie können jetzt gehen. Zum Abschied reicht er mir das Geweih. Als ich seine Praxis verlasse, spüre ich, wie mir ein Fell auf der Brust wächst. Ich konnte in der Luft gehen, 10 Zentimeter über dem Boden. Die sonst so schweren Füße waren ganz leicht in Bewegung, aufgelöst. Glücksgefühl. Habe ich den Engelstatus erreicht? Ich fall nie mehr raus ins Nicht-Gewesen-Sein. Schreibst du mir eine Gerstl-Card? Hier gibt's auch SMS. Oh ja, bitte. Bin ein Gedicht und glücklich. Dicht, dicht, dich. Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath. Mit Gerti Drassel, Dörte Lisewski und der Vokalistin Lauren Newton. Tongestaltung Martin Leitner, Manuel Radinger und Daniel Brehn. Besetzung und Produktionsleitung Stefanie Zussner. Regieassistenz Jasmin Scheffler. Regie Christine Nagel. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk 2019. Deutschlandfunk. Hörspielmagazin. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Dazu begrüßt Sie Michael Langer. Und das bieten wir Ihnen heute. Einen kritischen Überblick über ausgewählte Ursendungen im Juli, die Fortsetzung unserer Sendereihe mit Hörspieldramaturginnen und Dramaturgen, Impressionen aus einer begehbaren Klangskulptur sowie das Porträt der Hörspielmacherin und Klangkünstlerin Antje Vohwinkel. Doch zunächst geht es noch um das Hörspiel des Monats. Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste wurde eine Koproduktion des Österreichischen mit dem Bayerischen Rundfunk Geh dicht, dicht, dich. Ein Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath. Was brauchen wir dazu? Das richtige Bewusstsein. Den richtigen Stift. Die richtigen Drogen. Die richtigen Socken. Die richtige Sonne. Das richtige Pferd. Die richtigen Nerven. Die richtige Schokolade. Wir brauchen Unordnung. Ein Wimmelbild. Unordnung gibt es schon genug. Dieses prämierte sprachspielerische Hörspiel Geh dicht, dicht, dich ist nicht nur, aber vor allem auch eine Hommage an die 2009 im Alter von 76 Jahren verstorbene Wiener Dichterin Elfriede Gerstl. Dazu die Autorin Ruth Johanna Benrath. Ja, also an Elfriede Gerstl bewundere ich und mag ich ihren Witz, ihre Komik, ihre Kürze, also ihre fast bonbonhafte Leichtigkeit, die aber auch, wenn man jetzt genauer hinhorcht, eine schwere, tiefe Grundierung hat. Und das trifft sich jetzt stilistisch nicht immer eigentlich mit meinem Schreiben, aber mit die Haltung hat mir gefallen und hat mich selber so nach oben fliegen lassen. Also wie ein Flummi hat sie mich einfach in der Begegnung inspiriert. Wer oder was bist du eigentlich? Wer oder was bist du eigentlich? Wer oder was bist du eigentlich? Ich? Also, ich habe mir einfach vorgestellt, ich begegne Elfriede Gerstel nicht als Mensch, sondern als Text und spiele mit ihr Ping-Pong. Ich musste mich am Anfang erstmal bei ihr bewerben, in Anführungsstrichen. Also erstmal eine Stimmung und eine Beziehung finden. Und dann hat es aber irgendwie sehr gut geklappt, dass das wie ein, ich habe da ein Gespräch inszeniert, was natürlich nicht wirklich stattgefunden hat. Ich habe auch Elfriede Gerstel nicht kennengelernt, was dann aber erstaunlich gut funktionierte. Ich habe dann die wichtigsten Texte für mich ausgewählt und mich dann quasi durch alle Aspekte ihres Schreibens hindurch gehangelt oder Ping-Pong spielend mit ihr unterhalten. Was denn? Wer oder was bist du denn? Inszeniert hat dieses Hörspiel in bewährter Manier die renommierte Regisseurin Christine Nagel. Ja, Ruth Johanna Benrath und ich haben jetzt schon etliche Arbeiten zusammen gemacht. Und das Schöne ist an der Zusammenarbeit, dass sie mich sehr früh in den Entstehungsprozess des Manuskriptes mit einbezieht. Und ich gleich so von der akustischen Umsetzung her da auch mit hineindenken darf. Und dementsprechend tauchte dann irgendwann auch diese dritte Figur auf. Die hatte Ruth schon. Aber was das genau ist, war noch nicht so richtig klar, bis wir dann in Lauren Newton, der Klangkünstlerin, jemand gefunden haben, die ganz gut zu diesen beiden literarischen Sprachfiguren hinzutreten kann. Nämlich als Idee der Kreativität, also die im Grunde diese Beziehungsarbeit, die da zwischen den beiden literarischen Stimmen stattfindet, immer vorantreibt, initiiert, konterkariert, spielerisch damit umgeht, frech, keck und alles Mögliche. Und daraus ist dann im Grunde das Manuskript immer mehr gewachsen und im Studio natürlich weiter gewachsen, weil Lauren Newton dann sehr, sehr viel Eigenes noch auch mitgebracht hat an Ideen und vorbereiteten Sprachspielen. Seien wir prosaisch. Aus dem ursprünglichen Hörspieldialog entwickelte sich schließlich ein Trialog, was der Autorin geradezu zwingend erschien. Eigentlich schon. Also ich wollte unbedingt diesmal ohne Musik arbeiten, sondern die Stimme, die das Instrument sein lassen. Und das wollte ich unbedingt ausprobieren. Das kam mir irgendwie so schön puristisch vor, weil die menschliche Stimme eigentlich als Instrument wunderbar funktioniert. Mit Chilpen und Schnalzen und auch Bellen, da wird gebellt. Ich wollte vor allem wissen, wie das ist, wenn die Sprache Musik wird. Also eigentlich wie im Jazz eine Battle zwischen den beiden Protagonistinnen, die sich steigern, die sich auch umwerben und Konkurrenz, Berlin, Wien, sich da hochjazzen sozusagen. Bleiben wir halt zu Hause. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. In Wien. In Berlin. Wien, Wien, Wien, Wien, Wien, Wien. In Berlin. In Wien. Also die ganze klangliche Ebene erwuchs aus der Zusammenarbeit mit der Lauren Newton und diesem Ansatz eben, dass die Sprache lebendig ist und sich ihren eigenen Weg sucht. Das heißt, wir hatten erst nur die beiden, Benrath und Gerstel, im Studio und am zweiten Tag kam die Lauren dazu und es wurde live miteinander eigentlich auch improvisiert zwischendrin. Also neue Ideen entstanden und daraus hat dann die Lauren Newton am dritten Tag Eigenes weiterentwickelt. Und zwar hat da auch das ganze Studio nachher noch mitgespielt, alles was da rumlag an Hölzchen, Stöckchen und so weiter, hat sie mit einbezogen und über viele Schichten, Layers aufnehmen lassen und eben sich selber damit in Klangräume gesungen mit Stimme und Sounds. Und der Toningenieur Martin Leitner kam natürlich noch auf die schöne Idee, den Kunstkopf dazu mit einzubeziehen, sodass die Lauren dann auch sehr aktiv im Raum herumgelaufen ist, um das Mikrofon und richtig damit gespielt hat. Geh dicht, dicht, dich. Hörspieldialog mit Elfriede Gerstl von Ruth Johanna Benrath, eine Koproduktion des österreichischen Rundfunks mit dem bayerischen Rundfunk. Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats April.